Ja, einen schönen guten Morgen an die Gemeinde hier in Schneverdingen. Mein Name ist Carlos Pieler, meine Frau Susanne. Wir kommen aus Hanstedt, aus der Gemeinde FEG, wo der bekannte und der Bruder Bernd Meyer schon jetzt im Ruhestand ist, aber er ist ja auch oft hier bei euch und da hatten wir irgendwie den Kontakt zu euch aufgenommen und ja, wir freuen uns einfach auch hier mal sein zu dürfen. Ja, wir haben heute eine Predigt über diesen Text. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Ein Text, der eigentlich nicht so einfach ist, aber es ist ein Ausschnitt aus dem Testament eines großen Theologen. Ja? Wenn wir so an Paulus nachdenken, es handelt sich hier eigentlich um eine Art Abschiedsrede und er als erfahrener Mensch oder als erfahrener Mann gibt er sein Vermächtnis weiter an der nächsten Generation. Und er formuliert das eben auf diese Art und Weise. Und es ist nicht einfach zu sagen, ja, ich habe mein ganzes Leben in dem Glaube gelebt. Aber Paulus, wissen wir ganz genau, er hatte nicht nur das gelebt, er hatte versucht, es zu leben durch Tradition. Und er hat es versucht, konzentriert zu dienen als staatlicher Mann. Ja, trotzdem ist dieser Paulus an dieser Situation oft gescheitert. Und Paulus versucht später nach seiner Bekehrung, versucht er dann aus diesem Geist heraus etwas weiterzugeben, indem er durch große Krisen und Anfechtungen sich gemeistert hat. Ja, er hat versucht, in dieser Situation immer weiter nach vorne zu schauen und ja, er hat dadurch natürlich immer wieder auch Leute angesprochen und wir dürfen auch wissen, dass Gott oft in uns etwas hineinlegt und das ist das, was eigentlich unser Leben ausmacht. Und nicht, weil wir etwas geleistet haben, liebt uns Gott, sondern aus einer ganz anderen Dimension gesehen haben und können wir nichts geleistet haben. Wir haben uns höchstens einiges geleistet. Ja, aber vor Gott und jeder von uns kann sich darauf besinnen, Gott hat seinen Geist in uns gelegt. Und durch den Geist Gottes und durch den Geist Jesus Christus, der in mir lebt, bin ich eigentlich ein Kind Gottes, ein Königskind geworden. Wir diskutieren oft mit Menschen auf dem Weg, ja, wir sind doch alle Gottes Kinder. Nein, wir sind nicht alle Gottes Kinder, wir sind Gottes Kinder erst, wenn wir zu Jesus kommen. So dürfen wir uns von den Aussagen Paulus in den Brief an Timotheus zunächst Mut und Selbstwertgefühl zusprechen lassen. Gott hat uns seinen Heiligen Geist geschenkt. Er hat uns diesen Heiligen Geist gegeben. Freue dich darüber, auch in Zeiten der Not. Und in solche Notzeiten der Gefangenschaft und der Verfolgung schreibt Paulus genau, du bist von Gott zu seinem Kind berufen. Unser Vers können wir hier in vier Teile aufteilen, sozusagen. Wir können diesen Vers einmal sagen, ich habe das hier etwas markiert, nämlich die vier Teile. Und ihr seht da eine kleine Nummer 1 vor, das ist nicht der Vers, sondern das ist die Aufteilung. Erstmal sagt, denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern er hat uns der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Timotheus, ja, wenn ich zum ersten Punkt komme, Timotheus kennt die Angst. Er weiß genau, was ist das für eine Angst in seinem Leben, die immer wieder, er empfindet diese Angst immer wieder und er wird unsicher, indem er immer wieder sagt, ja, aus der menschlichen Perspektive ist das doch gar nicht so einfach, ja. Aber er wird ermutet, er wird gestützt, in dem Sinne unterstützt. Und man erlebt es auch, wir selbst erleben es in vielen Situationen unseres Lebens. Wenn es um Prüfungen geht, um Beziehung und um Krankheit, ja, Beziehungen gehen kaputt, Krankheit kommen, Menschen versterben, aber lassen sich erstaunlich schnell von diesem Geist der Furcht überraschen. Oft denken wir, wir schämen uns, seinen christlichen Glauben öffentlich zu bekennen. Glauben ist oft für viele Menschen eine Privatsache und der eine oder andere sagt, nee, da kann ich gar nicht drüber reden. Das ist ja eine Sache, ich muss ja hier niemand überzeugen. Nein, das brauchen wir auch nicht. Wir brauchen niemand etwas von etwas überzeugen. Wir werden zwar in unser Leben nicht verfolgt, aber wir werden oft auch durch diese Situation bespöttelt, denn wenn wir unseren Glauben zeigen, ja, wenn wir etwas Preis von uns geben, und dies ist manchmal auch ein bisschen die Angst, ja, und hier an diesem Vers oder an diesem Teil ist psychologisch gesehen, sieht natürlich Timotheus oft diese Situation mit Angst verbunden. Aber er kommt nicht von Gott. Dieser Geist, der kommt nicht von Gott. Und deshalb, diesem Geist der Furcht setzt Timotheus einen ganz anderen Geist entgegen. Drei zentrale Stichwörter gibt es in diesem Text, die darauf hindeuten, zu einer Gegenwirkung. Kraft, Liebe und Besonnenheit. Das sind diese großen Wörter oder diese großen Worte, aber lassen wir sie auf unseren geistlichen Gaumen ein wenig zergehen. Ich möchte zunächst die Zeitstufe betonen, die hier ausgesagt wird. Gott hat uns einen Geist gegeben. Das steht am Anfang des Glaubens schon mit unserem Bekenntnis, dass Jesus unser Herr ist, hat Gott in uns gehandelt. Wir wurden beschenkt. Ja, wir wurden durch diesen Geist Gottes beschenkt. Und das heißt, dass Gott in uns schon im Vorfeld gehandelt hat. Paulus sagt an Timotheus, der selbst allen Grund zur Furcht hätte. Er schreibt, ja, aus dem Gefängnis und aus seinen Zukunftsaussichten sind wahrlich nicht rosig. Aber dein Glauben gibt dir Zuversicht. Du brauchst nicht in Furcht zu verfallen. So können wir sagen, es ist nicht Gott, der mich so fühlen lässt. Gott hat mir das nicht gegeben, vielleicht kommt es von unserer Persönlichkeit, vielleicht von einer Schwäche des Fleisches oder vielleicht auch von einem dämonischen Angriff, aber es kommt garantiert nicht von Gott. Dieser Geist Gottes hat aber auch drei positive Aspekte, nämlich diese positiven Aspekte habe ich eben nochmal so aufgefangen, die Wirkung der Geistverleihung wird dreimal positiv akzentuiert. Gott hat uns einen Geist der Kraft gegeben. Ja, also wenn wir in seinem Werk arbeiten, da gehe ich mal aus, dass wir immer wieder irgendwie mit Menschen in Kontakt kommen, wo wir eine Aufgabe haben, sein Wort zu verkündigen. Ja, sein Reich vertreten wir und haben wir seine ganze Kraft hinter uns. Die steht da. Wir sind in seinen Händen sicher und wir dürfen auch einmal das im in dieser ursprünglichen Sprache sagen, die griechische Dynamis ist mehr als Kraft. Ja, der Dynamos, wir kennen das vom Fahrrad oder vom Auto oder vom Motorrad oder von irgendwelche Maschinen. Dynamos, ja, etwas, wo etwas Kraft erzeugt wird, ob das für Licht ist oder ob das für irgendeine Situation ist, wo wir eben Power brauchen. Und diese ist Bewegung, Power mit Spirit gepaart, ja. Es wird einem Geist Gottes dynamisiert. Mensch hat Fantasie und Ideen und er paart seine Kreativität mit der Fähigkeit, sie in Taten umzusetzen. So ist der Geist Gottes. Er hilft in einer festgefahrenen Welt der Furcht. Wir haben das die Tage wieder gehört und gesehen in Hanau in dieser Woche. Terror, ja. Umweltkatastrophen, überraschende neue Möglichkeiten zu entdecken, Machtblöcke aufzubrechen und unerwarteten Formen des Handels zu realisieren. Situationen, die wir manchmal gar nicht in der Hand haben oder wo wir gar nicht überhaupt Einfluss haben können, aber trotzdem, es passiert. Und diese überraschende Kraft lässt sich an den Gleichnissen Jesus veranschaulichen. Da handelt ein Vater gegenüber seinem heimkehrenden Sohn alles andere als selbstverständlich. Der Sohn, der sein im Voraus ausgezahltes Erbe verjubelt hat, will noch unter dem Tagelöhner stehen. Aber der Vater zieht ihm ein Festgewand an und lässt ein Mastkalb schlachten. Wir wissen von der Geschichte von den verlorenen Sohn, ja, der dann wiederkommt. Wir kennen diese Situation, das ist gar nicht so einfach, aber wir haben, denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft. Und das ist nämlich der erste positive Punkt in diesem Vers, ja, er hat uns gegeben den Geist der Kraft, ja, und aus diesem Zusammenhang, ja, hat er natürlich, Gott hat uns auch den Geist der Liebe geschenkt. Wir sehen auch zum Beispiel, wenn er sagt, über Kraft, wenn wir über Kraft sprechen, die er uns gegeben hat. Viele denken an Kraft von Macht in den Maße, wie sehr wir andere kontrollieren können. Aber die Macht Jesus drückt sich nicht darin aus, wie sehr wir andere lieben, wie wir andere lieben und ihnen dienen können. Erinnern wir uns an Jesus in der Nacht vor dem Kreuz, als er wusste, dass der Vater ihm alles in seinen Händen gegeben hatte. Was tat er mit all dieser Kraft? Was tat Jesus mit dieser ganzen Kraft? Er wusch demütig die Füße seiner Jünger. Johannes 13, ja. Und diese Dynamik im Geist Gottes hat eine klare Orientierung auf die Liebe hin. Die Welt mit ihm, mit ihren alltäglichen Strukturen und Zwänge bietet viele Möglichkeiten, die unrechenbare Dynamik der Liebe zu realisieren. Unser Handel, so kreativ und mutig es sein soll, steht unter dem Leitstern der Liebe. Gottes Geist will dazu anstiften, in dieser Welt der Angst die offenen Räume der Liebe zu entdecken. Ja, oh, was habe ich jetzt? Bin ich wohl raus? Entschuldigung, auf den falschen Knopf gedrückt. Ja, also den ersten Punkt hatten wir, sondern der Kraft und der Liebe, die Liebe. Gott hat uns Geist dieser Liebe geschenkt. Und ich komme zum dritten Punkt unter diesem zweiten Aspekt. Und das ist das griechische Wort, das hier verwendet wird, trägt die Idee eines ruhigen Geistes mit Selbstbeherrschung in sich. Im Gegensatz zu der Panik und Verwirrung, die entsteht, wenn wir uns einer Situation befinden, die uns Angst macht, zum Beispiel den Terror. Gott schenkt uns, wir sind nicht gezwungen, etwas anzunehmen, was nicht von Gott kommt, sondern das ist ein Geist der Feigheit. Aber wir kommen zu diesem Punkt von der, wir sollten demütig empfangen und in dem wandeln, was er uns schon gegeben hat. Was nicht von Gott kommt, das ist eben nicht von ihm. Wir sollten diesen Geist empfangen. In älteren Luther-Verfassungen steht zum Beispiel noch das Wort die Zucht. Und das klingt nicht so freundlich wie Dynamik und Liebe. Zucht oder Besonnenheit, das klingt nach Entsagung, also freiwillig an etwas verzichten, nach Lustverlust und nach emotionsarmer Verkrampfung. Es ist aber die notwendige Begrenzung. Wir müssen uns immer wieder darauf besinnen, das heißt mit Sinn füllen, was wir tun. Das Lustprinzip ist eben kein geistiger Höchstwert, sondern dazu muss noch die Überlegung kommen, nutzt das was, was ich gerne tun möchte, wirklich in der Sache Gottes? Ist mein Handel vor Gott verantwortungsvoll? Und dann komme ich zu einem zweiten Punkt, die Fähigkeit, dieses abzuschätzen. Auch dies ist eine Gabe des Geistes Gottes. Wir verstehen das manchmal schwierig, wenn wir demütig etwas empfangen und in diesem Aspekt auch wandeln. Gott schenkt uns diese Fähigkeit. Und auf dieses, ich komme zum zweiten Punkt, er hat dem Tod die Macht genommen, heißt das. Nämlich, wenn er uns auf dieses Fundament wird aber ein neuer Gedankenkreis aufgebaut, die Erscheinung unseres Heilands Christus Jesus, dem der Tod die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Die entscheidende Dimension des Lebens und des Wirkens Jesus, er hat dem Tod die Macht genommen. Als junger Mensch wird man vermutlich denken, naja, dass das nichts wirklich Besonderes ist, aber wenn man älter wird, dann merkt man, dass auf dem Umgang mit dem Tod letztlich alles hinausläuft. Dann lassen wir in dem Evangelium die Auferweckung des Lazarus. Lazarus ist tot und dann kommt Jesus und holt ihn aus seinem Grab heraus. Das ist nicht nur symbolisch gemeint. Es geht nicht darum, einen einsamen Menschen aus dem Grab seiner Abgeschlossenheit herauszuführen und ihn in die Gemeinschaft zurückzuleiten. Es geht nicht metaphorisch darum, einen Depressiven aus der grabesdüsteren Stimmung des Todes herauszubringen. Nein, es geht wirklich um Auferstehung der Toten. Des toten Lazarus, der schon real verwest war oder verwest war, er stinkt schon. Und hier im Angesicht des Todes muss sich unser Glauben bewähren oder anders gesagt, hier in der extremen Grenzsituation dürfen wir die Kraft des Glaubens entdecken. Er hat dem Tod die Macht genommen. Es ist nicht immer selbstverständlich. Wir kommen zu einem dritten Aspekt. Kraft des Glaubens zu entdecken. das entscheidende Heilswirken Gottes vollzog sich in Jerusalem an Jesus selbst, an dem Ort, wo heute die sogenannte Grabskirche steht. Und in der Grabskirche wird Golgotha gezeigt, erstens. Zweitens die Schädelstätte, wo Jesus gekreuzigt wurde. Drittens, es wird die Stätte gezeigt, wo er gesalbt wurde. Und viertens, und es wird das Grab Jesus gezeigt, dieser Ort ist hektisch und in manchen kitschig und peinlich, aber es ist der Ort der Auferstehung. Die Steinplatte, die Jesus Grab abgedeckt hat, einem Riss. Man riecht Chrysamsöl. Auch wenn es nicht das historische Grab ist, so ist es doch ein Ort der Erinnerung an das Wesentliche. Vielleicht lag das Grab 50 Meter weiter rechts oder weiter links. Das spielt keine Rolle. Es ist der Ort, wo dem Tod seine Macht genommen wurde. Und deshalb sollte man sie besser nicht Grabskirche nennen, sondern Auferstehungskirche, wie die Orthodoxen es tun, die sich schlicht mit Anastasis, die Auferstehung, bezeichnen. Hier ist der Ort von Ostern, der Ort, wo an jedem Ostermorgen das Feuer des ewigen Lebens angezündet wird. Der Tod als König der Schrecken oder der Angst ist durch Jesus entmachtet. Und der Glaube findet seine Vollendung in der Überwindung der Angst vor dem Tod. Und dieser Glaube ist eine geistliche Bastion. Ich weiß, dass es mancher von uns hier Kranke und Sterbenden in den Tod begleitet hat und begleitet. Der Prozess der Sterbebegleitung ist sicher ein Weg voller Tränen und Leid. Das Totenbett ist vielleicht der extreme Ort, an dem uns Gott führt. Er ist paradoxerweise auch ein Weg zur intensiven Nähe und dankbarsten Verstehen, auch der Ort, wo wir am beglückendsten erfahren können, was für einen Schatz uns Jesus geschenkt hat. Ich weiß, wie schwer es sein kann für den, der stirbt, aber auch für den, der dabei sitzt, den Glauben an das Leben im Angesicht des Todes zu bewahren. Aber so wie die Zeugen der Auferstehung des Lazarus in Erstaunen und Freude ausbrachen, so dürfen wir auch wir gewiss sein, dass wir am Ende in Dankbarkeit und Jubel ausbrechen werden. Ich komme zu einem letzten Aspekt. Mut ist wichtig. Und ohne Mut können wir Gottes Absicht für unser Leben nicht erfüllen. Gottes Absicht für uns ist mehr als nur Geld zu verdienen, Spaß zu haben und sich wohl zu fühlen. Es sind für uns die Gaben, die er uns gegeben hat, nützlich einzusetzen, um sein Volk zu berühren und diese Welt aus ihrer Not zu helfen. Das Evangelium weiter zu erzählen, denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und wir werden auferstehen und der Glaube wird uns durch den Tod ins ewige Leben tragen. Und hierfür hat er uns zu seinen Kindern berufen. Der Friede Gottes, der zwar höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.